sondern zählt auch zu den raren politischen Visionären und Führern, die der Weltgeschichte wirklich eine neue Richtung geben konnten. Ihm ist es gelungen, die Theorie des Marxismus um die praktische Anleitung zur Revolution, den Leninismus, zu ergänzen. Die Oktoberrevolution war, wie von ihm erhofft, der Prolog für den Siegeszug des Sozialismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Inzwischen wissen wir, dass dieser Sieg nicht von Dauer war. An Lenins einbalsamiertem Leichnam ziehen jedoch auch heute noch, mehr als 80 Jahre nach seinem Tod, viele Menschen vorüber, die in langen Schlangen gewartet haben, um einen Blick auf den Gründer der Sowjetunion zu werfen. Sie sehen in dem gläsernen Sarg, der in einem eigens aufgerichteten Mausoleum an der Kremlmauer aufgestellt ist, in die Gesichtszüge eines 53 Jahre alten Mannes, dessen Leben ein allzu frühes Ende gefunden hat. Josef Stalin, 1879 bis 1953. Der Staat ist eine Maschine in den Händen der herrschenden Klasse zur Unterdrückung des Widerstands ihrer Klassengegner. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Diktatur des Proletariats im Grunde genommen durch nichts von der Diktatur jeder anderen Klasse. Denn der proletarische Staat ist eine Maschine zur Niederhaltung der Bourgeoisie. Diese Sentenz stammt von dem neben Adolf Hitler wohl bekanntesten Diktator des 20. Jahrhunderts, Josef Stalin. Geboren wird Stalin am 21. Dezember 1879 im georgischen Gori als Josef Vissarionowitsch Djugaschwili. Den Namen Stalin, was so viel bedeutet wie der Stählerne, wird er erst ab etwa dem Jahre 1912 benutzen. Als Kind eines Schuhmachers und einer Waschfrau, beide ehemals Leibeigene, lernt der Knabe aus der georgischen Provinz erst mit 11 Jahren die russische Sprache. Im Kleinkindalter erkrankt er schwer an Pocken. Er behält Narben zurück, die sein Gesicht zeitlebens zeichnen. Bei einem Unfall verletzt sich der Junge zudem am linken Arm. Auch die daraus resultierende Verkrüppelung wird ihn ein Leben lang belasten. Die Geschwister Stalins sterben alle sehr früh. Daher wächst der kleine Josef als Einzelkind auf. Die Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Josefs Vater kümmert sich kaum um seine Familie und ist zudem ein gewalttätiger Mensch, der Frau und Kind schlägt und nur wenig Geld mit nach Hause bringt. Die Mutter aber liebt ihr einziges Kind über alles. Ihr hat es Stalin auch zu verdanken, dass er eine Kirchenschule besuchen kann. Er ist ein ausgezeichneter Schüler und singt sogar im Kirchenchor. Noch zur Schulzeit des Knaben geht der Vater nach Tiflis und lässt seine Familie einfach zurück. 1894 tritt Stalin in das orthodoxe Priesterseminar von Tiflis ein, wo er sich erstmals mit marxistischem Gedankengut auseinandersetzt. 1898 schließt er sich dann offiziell der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, der SDAPR, an. Im Jahr darauf schließt man ihn wegen propagandistischer Tätigkeiten aus dem Priesterseminar aus. Nach seinem Eintritt in die SDAPR benutzt er den Decknamen Koba und tritt vor allem als Propagandist hervor. Er organisiert Streiks und Demonstrationen. Sein Engagement führt im Jahre 1902 erstmals zur Festnahme, denn Stalin hatte im georgischen Batumi die Arbeiterschaft zu einer Demonstration angestachelt. Er muss ins Gefängnis und wird im Anschluss nach Sibirien verbannt. Doch es gelingt ihm zu fliehen und er kehrt in den Kaukasus zurück. Dort angekommen erfährt er von der Gründung der allrussischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und den Ideen des Bolschewiken Lenin. Der junge Stalin ist von dessen Ansichten und Theorien begeistert. Im Dezember 1905 wird er Lenin zum ersten Mal persönlich auf der Konferenz der Bolschewiki im finnischen Tammerfors begegnen. Schon nach kurzer Zeit wird er zu dessen erstem Stellvertreter in der Partei aufsteigen. In der Verbannung trifft er auf Jekaterina Svanice. Er verliebt sich sofort in die schöne junge Frau und heiratet sie heimlich in einer kleinen Kirche. Doch das Glück der beiden währt nicht lange. Stalin verlässt seine junge Gattin gleich nach der Trauung im Dienst der Sache. Doch als er zurückkehrt, ist seine Kato, wie er sie liebevoll nennt, schwer am Typhus erkrankt. Ihr Tod im Jahre 1907 ist für Stalin ein Schock. Er verfällt in eine tiefe Depression und die Verschlossenheit, die schon den Jugendlichen kennzeichnete, verwandelt sich in dieser Zeit in erbarmungslose Gefühlskälte. Selbst seinen beim Tod der Mutter erst 2 Monate alten Sohn Jascha lässt er bei einer Amme zurück. Vatergefühle wird er für ihn nie empfinden. Als Jascha im Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft gerät, lässt Stalin zu, dass er in ein Konzentrationslager gebracht wird, wo er schließlich umkommt. Und das, obwohl er die Möglichkeit hatte, ihn gegen den deutschen Feldmarschall Paulus auszutauschen. In den Jahren 1908 bis 1917 ist Stalin nur etwa 1,5 Jahre in Freiheit. Den Rest der Zeit verbringt er im Gefängnis und in der Verbannung. In jenen Jahren ist Stalin aber keineswegs untätig. Er liest viel, bildet sich weiter, gilt als scharfzüngig, polemisch und selbstbewusst. Auch die Wirren des Ersten Weltkrieges erlebt Stalin, in seine Pläne und Gedanken vertieft, aus der Ferne der sibirischen Verbannung. Im Februar 1917 kommt es in Russland zum Aufstand. Das Volk hat genug von Krieg, Armut und Chaos. Die sogenannte Februarrevolution hinterlässt ein Machtvakuum. Der Zar dankt ab und das russische Volk verspürt zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Hauch von Freiheit. In dieser Situation ist es auch Stalin möglich, aus Sibirien zurückzukehren. Wieder in Petrograd arbeitet er in der Parteiorganisation der Bolschewiken und übernimmt zusammen mit 2 Genossen die redaktionelle Leitung der Zeitung Pravda. Als im Oktober das Startsignal für die nur 48 Stunden dauernde Oktoberrevolution gegeben wird, fehlt Stalin. Die Revolutionsvorbereitungen werden von Leo Trotzki getroffen, fast gänzlich ohne Stalins Zutun. Dass er in diesen wichtigen Tagen des Jahres 1917 nicht die Führungsrolle übernehmen kann, wird ihn zeitlebens belasten. Später wird er versuchen, dieses Trauma zu überwinden, indem er Akten und Aufzeichnungen zensieren oder vernichten lässt. Leo Trotzki, der eigentliche Initiator des Umbruches im Herbst 1917, wird aus den Geschichtsbüchern getilgt und durch die Figur Josef Stalin ersetzt. Jeder, der es wagt, diese Version der Ereignisse anzuzweifeln, setzt sein Leben aufs Spiel. Stalin wird schnell zu einem engen Vertrauten Lenins, der ihm zu einem Sitz im Kabinett der neu gebildeten Regierung verhilft. Im November 1917 wird er zum Volkskommissar für Nationalitätenfragen ernannt. Als solcher wird er mit Hilfe der Roten Armee die gewaltsame Wiedereingliederung der kaukasischen Völker in den sowjetischen Machtbereich betreiben. Im Dezember desselben Jahres beschließt das Kabinett auf Betreiben Lenins die Gründung der sogenannten Tscheka, einer Geheimpolizei, die gegen Konterrevolutionäre und Saboteure vorgehen soll. Dem Terror der Tscheka werden Hunderttausende zum Opfer fallen. Nach dem Ausbruch des russischen Bürgerkrieges zu Beginn des Jahres 1918 wird Stalin Oberbefehlshaber der von Leo Trotzki geschaffenen Roten Armee. Doch bereits im folgenden Jahr kommt es zu ersten heftigen Zusammenstößen zwischen Stalin und Trotzki. Beide sind zu erbitterten Feinden und Rivalen um die Nachfolge Lenins geworden. Stalin ist mittlerweile Mitglied des neuen inneren Direktoriums der Sowjetregierung. 1919 heiratet Stalin zum 2. Mal. Er nimmt die 22 Jahre jüngere Tochter eines Parteifreundes, Nadeschda Aliluyeva, zur Frau. Stalins Verhalten in dieser Ehe erinnert an das seines Vaters. Er zeigt sich brutal und selbstsüchtig. Seine junge Frau leidet unermesslich. Stalin arbeitet vorzugsweise nachts, da er nicht gestört werden will. Nadeschda und die beiden Kinder, Svetlana und Wassili, sehen ihn kaum. Er interessiert sich nur für seine politische Karriere. Nach 13 Jahren Ehe wird Nadeschda von ihrem Mann allein gelassen, Aus Verzweiflung über die politischen und sozialen Zustände im Arbeiter- und Bauernstaat Selbstmord begehen. 1922 steigt Stalin zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion auf. Sein Ziehvater Lenin ist indessen schwer erkrankt und ans Bett gefesselt. Nach mehreren Schlaganfällen unfähig zu sprechen, muss Lenin mit ansehen, wie Stalin die Partei nach seinem Willen formt. Innerparteilicher Widerstand wird fortan unterdrückt. Das Äußern oppositioneller Meinungen ist lebensgefährlich. Als Lenin am 21. Januar 1924 stirbt, brechen die Kämpfe um seine Nachfolge offen hervor. Doch Stalin schreckt dies nicht ab. Im Gegenteil, er ist sehr zuversichtlich. Ich habe ihn nie glücklicher gesehen als in den Tagen nach Lenins Tod. Sein Gesicht strahlte Genugtuung aus, so sein ehemaliger Sekretär. Trotz der Warnungen Lenins wird Stalin nach dessen Tod alle seine Ämter behalten und seine Machtposition sogar weiter ausbauen können. Es gelingt ihm, seine Konkurrenten nacheinander auszuschalten und jeglichen innerparteilichen Widerstand zu brechen. Insbesondere gegen Trotzki interveniert er. Dennoch dauert es bis 1927, bis Trotzki aus der Partei ausgeschlossen und 1929 aus der Sowjetunion ausgewiesen wird. Doch damit nicht genug. Trotzki wird 1940 in seinem mexikanischen Exil ermordet von einem Agenten im Auftrag Stalins. Andere innerparteiliche Rivalen verdrängt er ebenfalls aus ihren Ämtern, lässt sie gar nach öffentlichen Schauprozessen hinrichten. 1930 ist das Ringen um Lenins Nachfolge beendet. Stalin hat sein Ziel erreicht. Er ist das Haupt der Kommunistischen Partei. 10 Jahre nach der Oktoberrevolution lässt Stalin 1928 den ersten 5-Jahres-Plan für die Industrialisierung aufstellen und leitet die Zwangskollektivierung der sowjetischen Landwirtschaft ein. Seine Maßnahmen gegen die Bauern, die er als Kulaken diffamiert, stellen das Herzstück der Reformen dar. Gegen deren heftigen Widerstand treibt Stalin die Zwangskollektivierung unnachgiebig voran. Den Bauern werden Gerätschaften, Pferde und Vieh abgenommen. Ihre Höfe sollen zu großen Gemeinschaftsbetrieben, sogenannten Kolchosen, zusammengelegt werden. Doch die Landwirte wehren sich. Sie töten ihre Tiere und weigern sich, ihre Erträge abzuliefern. Infolgedessen kommt es in den Jahren 1932-33 in der Ukraine zu einer Hungersnot, die Millionen Opfer fordert. Doch Stalin stört dies alles nicht. Er setzt seine Politik unbeirrt fort. Parallel zum Krieg gegen die Bauern propagiert er die Industrialisierung. Die Arbeiter schuften unter unmenschlichen Bedingungen zu minimalen Löhnen. Ständig bricht die Produktion zusammen. Erst der zweite 5-Jahres-Plan bringt etwas Schwung in die marode Industrie. Es entstehen immerhin 1500 Großbetriebe. Diese zweite Revolution unter Führung Stalins ist eine enorme Kraftanstrengung zu Lasten des russischen Volkes. Etwa 20 Millionen Menschen verlieren durch sie ihr Leben, mehr als in den Jahren des Ersten Weltkriegs. Aber nicht nur sein Land überzieht er mit Terror, nein, er trägt ihn auch in seine Partei hinein. Die von Lenin geschaffene bolschewistische Partei soll zerstört werden, um sie neu aufzubauen. Dazu ist Stalin jedes Mittel recht. Erneut werden Rivalen verhaftet, deportiert und ermordet. Diese Zeit des Terrors wird als große Säuberung in die Geschichte eingehen. Allein zwischen 1936 und 1938 wurden schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen umgebracht. Im Jahre 1938 befindet sich Stalin schließlich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Niemand kann ihm seine Position mehr streitig machen. Stalin betreibt nun auch einen immer größeren Personenkult, der in einer allgegenwärtigen öffentlichen Präsenz gipfelt. Standbilder, Gemälde, Skulpturen, bis in die tiefste Provinz werden die Abbilder Stalins hineingetragen. Im Jahre 1939 kommt es sozusagen zu einer Annäherung der beiden großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Deutschland und die Sowjetunion schließen einen Nicht-Angriffspakt. Der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt sichert Deutschland die sowjetische Neutralität im Hinblick auf Osteuropa zu. In einem Geheimabkommen regeln beide Staaten außerdem die Aufteilung Polens. Doch bereits im Herbst 1940 haben sich die deutsch-sowjetischen Beziehungen spürbar abgekühlt. Man wirft sich gegenseitig Verstöße gegen den Hitler-Stalin-Pakt vor. 1941 ist es dann soweit. Der deutsch-sowjetische Krieg, in dem beide Diktatoren die entscheidende Prüfung sehen, ist nicht mehr aufzuhalten. Im Juni marschiert die deutsche Wehrmacht in Russland ein und Stalin ruft im Gegenzug den großen vaterländischen Krieg gegen Deutschland aus. Die Verluste auf beiden Seiten sind hoch. Die deutsche Niederlage bei Stalingrad bringt 1943 die vorzeitige Entscheidung. Stalin, Roosevelt und Churchill treffen sich noch im gleichen Jahr in Teheran und erneut 1945 in Jalta, um die Grenzen des Nachkriegseuropas festzulegen. Am 7. Mai 1945 ist mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte der Kampf zwischen den Diktatoren Hitler und Stalin endgültig entschieden. Stalin gibt im Rundfunk bekannt: Genossen, Mitbürger und Mitbürgerinnen, der große Tag des Sieges über Deutschland ist gekommen. Von der Roten Armee und den Truppen unserer Verbündeten auf die Knie gezwungen, hat sich das faschistische Deutschland für besiegt erklärt und bedingungslos kapituliert. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg kommt das russische Volk nicht zur Ruhe. Stalin reicht es nicht, dass sein Land als zweite Supermacht nach den USA aus dem Krieg hervorgeht. Sein altes Misstrauen lässt ihn den Druck auf sein Volk erneut erhöhen. Nie war die Zahl der Häftlinge in den Straflagern, den Gulags, höher als 1952. Erst mit Stalins Tod, am 5. März 1953, enden die Säuberungen. Stalin, einer der wohl schrecklichsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts, stirbt, wie bereits sein Ziehvater Lenin, an den Folgen eines Schlaganfalles in seiner Datscha nahe Moskau. Sein Leichnam wird unter Anteilnahme einer riesigen Menschenmenge im Mausoleum am Roten Platz neben Lenin aufgebahrt. 1961 wird man die Leiche Stalins aus diesem Mausoleum entfernen und an der Kremlmauer beisetzen. Sein Nachfolger Nikita Chruschtschow distanziert sich 1956 offiziell von Stalin. In den folgenden Jahren beginnt in den Ostblockstaaten der Prozess der Entstalinisierung. Das Prinzip der Alleinherrschaft wird durch eine Kollektivführung der Partei eingeschränkt. Auch Verbrechen der Stalinzeit werden öffentlich gemacht und verurteilt. Doch auch noch heute, mehr als 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hat Russland politisch und wirtschaftlich mit den Folgen des Stalinismus zu kämpfen. Mao Zedong, 1893 bis 1976. Der 1. Oktober 1949 markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Chinas. An diesem Tag wird nach vielen Jahren schlimmer Kriege die Volksrepublik ausgerufen. Mao Zedong heißt der Mann, der von nun an für Jahrzehnte die Geschicke des Staates lenken sollte. Als der große Vorsitzende, der große Lehrer und der große Oberbefehlshaber geht er in die Geschichte ein. Doch woher kam der Mann, der mit seinen revolutionären Visionen die jahrtausendealte chinesische Tradition beendete und seine Idee des Kommunismus unerbittlich durchsetzte? Mao Zedong wird am 26.12.1893 in dem kleinen Dorf Shaoshan in der chinesischen Provinz Yunnan geboren. Sein Vater Mao Yensheng stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Er hat es als Reisbauer zu einem kleinen Vermögen gebracht und muss sich keine Sorgen um das tägliche Brot der Familie machen. Aufgrund dieses Privilegs kann der Sohn eine Schule besuchen und muss nicht, wie viele andere Kinder seines Alters, in der Landwirtschaft mitarbeiten. Mit der Schulausbildung will der Vater frühzeitig die Weichen für die Karriere seines Sohnes stellen. Er soll einmal Reishändler werden. Deshalb kommt es auch zu heftigen Auseinandersetzungen, als Mao nach Beendigung der Dorfschule die weiterführende Mittelschule besuchen will. Nach Ansicht des Vaters sind die Grundkenntnisse, die der Sohn mit Abschluss der Dorfschule erworben hat, ausreichend, um ein erfolgreicher Reishändler zu werden. Doch der Sohn setzt sich durch. Der Grundstein für die politische Karriere des Mao Zedong ist gelegt. Während in der Dorfschule traditionelle chinesische Werte, wie zum Beispiel die Philosophie des Konfuzius, gelehrt wurden, setzt sich Mao auf der Mittelschule erstmals mit aktuellen politischen Themen auseinander. In China ist die Zeit der Jahrhundertwende eine Zeit des Umbruchs. Die Manchu-Dynastie, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in China geherrscht hatte, büßt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr an Macht und Ansehen ein. Diese Entwicklung führt schließlich dazu, dass Japan und europäische Großmächte das Land in eine Art halbkoloniale Abhängigkeit treiben können. Doch damit nicht genug. Verschlimmert wird die Situation Chinas durch mehrere Missernten, die zu großen Hungersnöten führen. Immer wieder brodelt es in einzelnen Provinzen des Landes. Es kommt zu Aufständen, die zunächst blutig niedergeschlagen werden, bald aber nicht mehr zu unterbinden sind. Mao, inzwischen 18 Jahre alt, erkennt die Zeichen der Zeit und veröffentlicht erstmals seine politische Meinung. An der Anschlagtafel der kaiserlichen Oberschule in Changsha bringt er einen Zettel an, der für großes Aufsehen sorgt. Er fordert die Revolution im Land und die Bildung einer Republik. Auch einen Präsidenten schlägt er vor, Dr. Sun Yat-sen, ein im japanischen Exil lebender chinesischer Revolutionär. Den Mut, diese Forderungen mit seinem Namen zu unterzeichnen, hat Mao allerdings nicht. Er verwendet das Pseudonym 28 Striche, was auf die Schreibweise seines Namens in der chinesischen Schrift zurückzuführen ist. Als es dann 1911-12 tatsächlich zur Revolution kommt, ist Mao Zedong einer der ersten, die ihren traditionellen Zopf abschneiden. Für ihn ist dies das deutlichste Symbol der überkommenen chinesischen Gesellschaftsordnung. Kurzzeitig dient er auch als Freiwilliger bei den republikanischen Truppen, ehe er ab 1914 das Lehrerseminar in Changsha besucht. In dieser Zeit kommt er auch mit dem Marxismus in Berührung. Nach seinem Examen, das er 1918 ablegt, geht Mao zunächst nach Peking und arbeitet dort als Hilfsbibliothekar. Hier hat er die Möglichkeit, marxistische Bücher zu lesen und sich konkret mit dem Kommunismus auseinanderzusetzen. Als 1921 dann in Shanghai die Kommunistische Partei Chinas, kurz KPC, gegründet wird, ist Mao als Mann der ersten Stunde mit dabei. Nachdem sich ein Jahr später die KPC mit der Kuomintang, einer Partei unter Führung Chiang Kai-sheks, zusammengeschlossen hat, übernimmt Mao eine zentrale Rolle innerhalb der neuen Organisation. Eine seiner ersten Tätigkeiten ist die Gründung einer revolutionären Bauernbewegung auf dem Land. Anders als seine Parteifreunde geht Mao davon aus, dass nicht das städtische, sondern das ländliche Proletariat der wichtigste Motor für den Umbruch im Land ist. 1927 kommt es zum Bruch zwischen den Anhängern der Kuomintang und denen der KPC. In dramatischen Verfolgungsjagden werden tausende Kommunisten ermordet. Mao flieht in den Untergrund und zieht sich in das südchinesische Bergland zurück. Dort organisiert er einen Partisanenkrieg und bereitet die Gründung der Roten Armee vor. Im selben Jahr proklamiert Mao in der Provinz Yangtze die erste chinesische Republik nach sowjetischem Vorbild. Er selbst wird Vorsitzender der neu gegründeten Räterepublik. Im restlichen China regiert Chiang Kai-shek mit eiserner Hand. Ihm sind Maos Aktivitäten ein Dorn im Auge. 1934 holt er deshalb zu einem Schlag gegen die Kommunisten aus. Doch Mao erfährt rechtzeitig von Changs Plänen und kann mit seinen Männern fliehen. Im sogenannten Langen Marsch zieht die Rote Armee in das über 10.000 Kilometer entfernte Yan'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi. Der Gewaltmarsch der Männer dauert über ein Jahr. Von den rund 90.000 Mao-Anhängern erreicht nur ein Zehntel das Ziel. Neben den inneren Kämpfen wird China Mitte der 30er Jahre vor allem von Japan bedroht. 1931 fallen die ersten japanischen Truppen in der Mandschurei ein. Schnell ist klar, dass die Kämpfe zwischen Chiang und Mao beigelegt werden müssen, wenn man der Bedrohung von außen standhalten will. So schließen sich die beiden zu einem Zweckbündnis zusammen, das vor allem während des japanisch-chinesischen Krieges zwischen 1937 und 1945 von Bedeutung sein sollte. Während Changs Truppen eisern gegen die Japaner kämpfen, gelingt es Mao, die Rote Armee aus aktiven Kampfhandlungen weitgehend herauszuhalten. Er selbst schreibt in den Kriegsjahren einige wichtige politische Schriften. Unter anderem erscheint 1940 das Buch »Die neue Demokratie«, in dem er seine Vorstellungen über eine neue Staatsform ausführt. Und auch sein Privatleben verändert sich während der Kriegsjahre. 1939 heiratet Mao Zedong die 21 Jahre jüngere Yang Qing. Eigentlich Schauspielerin, tritt Yang Qing unter Maos Einfluss der Partei bei und wird eine der wichtigsten Mitstreiter an seiner Seite. Yang Qing ist nicht Maos erste Frau. Vermutlich war er vor dieser Eheschließung schon mehrmals verheiratet. Auch ist davon auszugehen, dass Mao zu dieser Zeit bereits mehrere Kinder hatte. Wie viele Söhne und Töchter Mao im Laufe seines Lebens geboren werden, ist nicht bekannt. Nach der Niederlage der Japaner 1945 bemüht sich Mao um die Bildung einer Koalitionsregierung mit Chiang. Doch die Vorstellungen der beiden Machtmänner sind zu unterschiedlich. Die Verhandlungen scheitern. Es bricht erneut ein Bürgerkrieg in China aus. 4 Jahre lang kämpfen die beiden Kontrahenten erbittert gegeneinander, bis es der Roten Armee im Spätsommer 1949 gelingt, Peking zu erobern. Nun ist die Schlacht gewonnen. Mao ist auf dem Gipfel seiner Macht angekommen. Am 1. Oktober 1949 ruft er in Peking die Volksrepublik China aus und setzt sich selbst an die Spitze der Regierung. Mao hat klare Vorstellungen von seinem idealen Staat. Eine radikale Veränderung der chinesischen Gesellschaft nach den Ideen von Marx und Lenin spielt dabei eine zentrale Rolle. Selbstverständlich stößt er mit seinen Plänen auf Widerstand. Die traditionelle chinesische Führungselite will sich dem neuen Staatsoberhaupt nicht unterwerfen. Gnadenlos geht er gegen die Widerständler vor. 750.000 Menschen sollen nach seinen Angaben in den Säuberungsaktionen ihren Tod gefunden haben. Ausländische Beobachter schätzen weitaus höhere Zahlen. Mehrere Millionen Opfer werden vermutet. Als zweites setzt Mao alles daran, große Industriestandorte aufzubauen und das Verkehrsnetz zu verbessern. Die UdSSR, der sich Mao zu dieser Zeit sehr nahe fühlt, liefert mehrere hundert Industrieanlagen und entsendet tausende Fachkräfte nach China, die beim Aufbau und bei der Inbetriebnahme der Firmen helfen sollen. Zur gleichen Zeit forciert die Regierung auch die Gleichstellung der Frau, der vor allem durch eine Reform des Eherechts weitreichende Kompetenzen eingeräumt werden. Nun gibt es nur noch einen großen Bereich, der Mao akut reformbedürftig erscheint: die Landwirtschaft. Mit der Kampagne des großen Sprungs nach vorn sollen aus unzähligen kleinen Bauernhöfen riesige Volkskommunen mit bis zu 20.000 Mitgliedern gemacht werden. Dieses Konzept erweist sich aber als Fehlschlag. Die Bauern verstehen nicht, warum sie für ein Kollektiv arbeiten sollen und keine eigene Landwirtschaft mehr betreiben dürfen. Als Mao erkennt, dass er sein Ziel verfehlt, tritt er 1959 als Staatspräsident zurück, bleibt jedoch weiterhin Parteivorsitzender. Auch das Verhältnis zur UdSSR kühlt in jenen Tagen deutlich ab. Nach Stalins Tod hatte dessen Nachfolger Nikita Chruschtschow 1956 die Entstalinisierung eingeleitet und damit einen tiefen ideologischen Konflikt mit China heraufbeschworen. Von nun an gilt die UdSSR nicht mehr als Verbündeter, sondern als Gegner. Ein deutliches Signal, das Chinas Unabhängigkeit und Selbstverständnis gegenüber der UdSSR zum Ausdruck bringt, ist das Zünden der Atombombe 1964. Durch diesen Schritt wird der Welt deutlich, dass China zum Kreis der Nuklearmächte zählt und bei weltpolitischen Entscheidungen mitreden will. Innenpolitisch kommt es zwischen 1965 und 1976 zu einer sogenannten Kulturrevolution. Mao will endgültig ganz China auf den Kommunismus einschwören. Denn immer noch gibt es in diesem unendlich großen Land Freigeister, die sich seinen Ideen nicht unterordnen wollen. Eine erneute Säuberungsaktion beginnt. Vor allem antimaoistische Intellektuelle wie Schriftsteller, Lehrer und Publizisten werden verfolgt und getötet. Kein Mensch im Staat soll es wagen, Mao und seinen Idealen zu widersprechen. Die Massenmedien werden von nun an streng kontrolliert und dürfen nur ideologiekonforme Inhalte veröffentlichen. Doch trotz all dieser Macht ist Mao noch nicht an seinem Ziel angelangt. Innerhalb der Regierung gibt es ein großes antimaoistisches Lager. Sein Nachfolger im Amt des Staatspräsidenten, Liu Shaoqi, und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Deng Xiaoping, müssen beseitigt werden, wenn Mao die Macht vollständig auf sich vereinen will. Zusammen mit den Rotgardisten, einer Vereinigung unzufriedener Studenten, stürmen Maos Männer die Parteizentrale in Peking und entmachten Shaoqi und Xiaoping. In den folgenden Monaten herrscht unbeschreiblicher Terror in China. Der gesamte Staats- und Parteiapparat wird zerschlagen. Ein großer Teil der immensen Kulturgüter des alten China wird zerstört. Trotzdem gelingt es Mao nur schwer, die antimaoistische Gesinnung in allen Provinzen auszurotten. Die zerstörten Parteiorgane werden durch lokale Revolutionskomitees ersetzt und übernehmen die Macht. Begleitet sind diese ganzen Vorgänge von einem unbeschreiblichen Personenkult, der um Mao aufgebaut wird. Überall hängen Plakate mit seinem Konterfei. Jedes Kind im Land kennt sein Gesicht. Penetrant wird er in der Öffentlichkeit als großer Vorsitzender, großer Lehrer und großer Steuermann bezeichnet. Jeder einzelne Chinese soll wissen, wie gut der große Mao für sein Volk ist. Die wichtigsten Zitate und Gedanken aus seinen Büchern werden zusammengefasst und als rote Bibel unter das Volk gebracht. In viele Sprachen der Volksrepublik China übersetzt, ist die Rote Bibel Pflichtlektüre für alle Chinesen. Auch in den Schulen, die nach einem zweijährigen Verbot 1968 wieder eröffnet werden, steht das kommunistische Gedankengut auf dem täglichen Stundenplan. 1969 stimmt Mao einer ersten Annäherung an Amerika zu. Über Kontakte auf sportlicher Ebene kommt es zu einer Begegnung zwischen Mao und Kissinger, der damals Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Nixon ist. 1971 erringt die Volksrepublik dann den ersten Sieg auf internationalem politischem Parkett. China wird als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgenommen. In seinen letzten Lebensjahren tritt Mao in der Öffentlichkeit kaum noch auf. Trotzdem ist er nach wie vor überall präsent und gilt als höchste Autorität des Landes. Schon lange bevor er am 8. September 1976 stirbt, ist aus dem Diktator ein roter Heiliger geworden. Wie sein russisches Vorbild Lenin wird auch er mumifiziert und in einem gigantischen Mausoleum in einem gläsernen Sarg zur Schau gestellt. Doch nicht nur sein Körper bleibt erhalten. Auch sein Geist herrscht in China weiter. Seine Nachfolger treiben die Weiterentwicklung seines politischen Erbes voran, was Ende der 70er Jahre unter anderem in der staatlich vorgegebenen Ein-Kind-Ehe gipfelt. Durch die schrittweise Liberalisierung der Wirtschaft mit Beginn der 80er Jahre und die Schaffung günstiger Bedingungen für ausländische Investoren ist China heute zu einem bevorzugten Standort für internationale Unternehmen geworden. Fidel Castro Ruz, geboren 1926. Oktober 1962. Gebannt schaut die Welt nach Kuba. Was sich hier zusammenbraut, könnte die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts auslösen. Die Sowjetunion hat auf Kuba, einer Insel direkt vor der Küste Floridas, Abschussrampen für Mittelstreckenraketen errichtet, die für die USA eine ernste Bedrohung darstellen. Als US-Präsident Kennedy davon erfährt, verhängt er eine Seeblockade gegen Kuba und droht der Sowjetunion mit einem Atomangriff. 13 Tage lang stockt der Welt der Atem. Man sieht sich am Rande eines Atomkrieges zwischen den beiden Supermächten. Würden sich die Sowjets den Amerikanern beugen und ihre Abschussrampen abbauen? Falls nicht, würden die Amerikaner wirklich einen Nuklearkrieg auslösen? Ein geheimer Briefwechsel zwischen John F. Kennedy und dem russischen Präsidenten Nikita Chruschtschow beendet das Tauziehen im Nordatlantik schließlich friedlich. Die russische Flotte wird zurückbeordert und die Demontage der Abschussrampen beginnt. Die Welt atmet erleichtert auf. Einzig der kubanische Regierungschef Fidel Castro ist verärgert, denn er war während der gesamten Kuba-Krise kein einziges Mal von den Sowjets informiert oder gar zu Rate gezogen worden. Und das, obwohl sein Land das Zentrum des Geschehens bildete. Geboren wird Fidel Castro Ruz am 13. August 1926 als zweiter Sohn des spanischen Migrantenpaares Angel Castro Argis und Lina Ruz González in der Provinz Oriente auf Kuba. Die Eltern bewirtschaften eine große Zuckerrohrplantage, die der Familie ein sicheres Einkommen beschert. Während der älteste Sohn Ramon großes Interesse an der heimischen Landwirtschaft zeigt, streben Fidel und sein 5 Jahre jüngerer Bruder Raúl schon früh nach Höherem. Wenn sie groß sind, wollen sie einmal die Universität besuchen. Und so verwundert es nicht, dass sich die beiden zu ausgezeichneten Schülern entwickeln und schließlich ihren Traum verwirklichen können. Beide studieren an der Universität von Havanna Sozialwissenschaften. Fidel in Kombination mit Jura. Schon während ihrer Studienzeit werden die Brüder Mitglieder einer Studentenorganisation und demonstrieren gegen den kubanischen Präsidenten Ramon Grau San Martin, als dieser wegen Korruptionsvorwürfen ins Zwielicht gerät. 1950 promoviert Fidel zum Doktor der Rechtswissenschaften und lässt sich in Havanna als Anwalt nieder. Doch schon 2 Jahre später spitzt sich die politische Situation auf Kuba extrem zu. Im März stürzt General Fulgencio Batista den amtierenden Präsidenten Carlos Prio Socarrás, setzt die Verfassung außer Kraft und reißt die Macht an sich. Fidel Castro ist entsetzt, denn schnell zeigt sich, wohin die Regierung Batistas das Land führen sollte. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich Havanna in ein Vergnügungsviertel der auf Kuba ansässigen Amerikaner. Prostitution und Glücksspiel florieren, während ein großer Teil der Bevölkerung in völliger Armut versinkt. Castro klagt vor dem Verfassungsgericht gegen Batista wegen Hochverrats und Anstiftung zum Aufruhr. Doch die Klage wird abgewiesen. Da beschließt der junge Anwalt, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Am 26. Juli 1953 überfällt Castro mit mehr als 800 schwer bewaffneten Anhängern die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba mit dem Ziel, Batista zu stürzen. Doch der Überfall missglückt. Zunächst kippt ein LKW der Putschisten um, dann kommt es zu einem viel zu frühen, unkontrollierten Schusswechsel, der völlig aus dem Ruder läuft. Als schließlich statt des Waffenlagers ein unbedeutendes Nebengebäude der Kaserne gestürmt wird, sitzen die Angreifer in der Falle. Diejenigen, die nicht sofort erschossen werden, werden kurze Zeit später zum Tode oder zur Zwangsarbeit auf der Gefängnisinsel Isla de Pinos verurteilt. So auch Fidel Castro, der für 15 Jahre inhaftiert werden soll. Doch bereits im Februar 1955 werden die politischen Häftlinge begnadigt und Castro nutzt die Gelegenheit, um ins Exil zu gehen. Zunächst lebt er in New York, lässt sich dann aber in Mexiko nieder. Dort trifft er auf den jungen Arzt Ernesto Rafael Guevara de la Serna, der sich schließlich Castros Movimiento 26 de Julio, Bewegung 26. Juli, anschließt. Ziel dieser Gruppe von Exilkubanern ist es, Kuba von der Diktatur Batistas zu befreien. Am 25. November 1956 brechen die Revolutionäre mit einem Schiff von Mexiko aus nach Kuba auf. Aber auch dieses Mal sollte das Glück nicht auf der Seite der Rebellen sein. Hoher Wellengang und schlechtes Wetter erschweren die Überfahrt. Statt wie geplant am 30. November in Santiago de Cuba zu landen und dort auf eine Truppe von Mitstreitern zu treffen, kommen sie erst zwei Tage später, über 200 Kilometer entfernt von Santiago an. An der Küste wartet bereits das kubanische Militär auf die Rebellen und eröffnet sofort das Feuer. Nur 12 Männer, darunter Fidel Castro, sein jüngerer Bruder Raúl und Che Guevara, können in die Berge der Sierra Maestra fliehen. Wie ein Lauffeuer sprechen sich die Ereignisse des 2. Dezember auf Kuba herum. Und so dauert es nicht lange, bis sich um Fidel Castro und Che Guevara Sympathisanten und Mitläufer scharen. Die nun folgenden Monate stehen ganz im Zeichen des Terrors. Bombenanschläge und gewalttätige Protestaktionen in Havanna versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Ob all diese Anschläge auf das Konto der Rebellen, die sich in der Sierra Maestra verschanzt haben, gehen oder ob Mitläufer am Werk sind, bleibt bis heute unklar. Aktiv in Erscheinung treten die Rebellen um Castro und Che Guevara jedenfalls erst im Mai 1957. Mehrere hundert Männer haben sich zu diesem Zeitpunkt im Lager eingefunden, alle mit der Bereitschaft, einen Guerillakrieg gegen die Regierung zu führen. Und auch ein großer Teil der völlig verarmten Bevölkerung steht hinter den Plänen, die Diktatur Batistas zu Fall zu bringen. So haben es die militärischen Truppen schwer, gegen die Bedrohung aus der Sierra Maestra etwas auszurichten. Als dann im Sommer 1958 bewaffnete Guerillakämpfer unter der Führung Che Guevaras in Zentralkuba einfallen, gelingt es Batista nicht, ihren Angriff niederzuschlagen. Im Gegenteil, schon nach kurzer Zeit kapituliert ein Großteil der Armee und läuft zu den Rebellen über. Einige Monate kann sich der Diktator zwar noch im Amt halten, Ende 1958 flieht er dann aber von Kuba, nicht ohne vorher die Staatskasse zu plündern. Nun gibt es für Che Guevara und Fidel Castro kein Halten mehr. Havanna wird eingenommen und die beiden Rebellen werden von der Bevölkerung als die großen Befreier gefeiert. Was dann folgt, könnte als Fallbeispiel aus einem kommunistischen Lehrbuch entnommen worden sein. Großgrundbesitzer und Industrielle werden enteignet und das persönliche Eigentum weitgehend abgeschafft. Für die Amerikaner, die Jahre unter Batistas Regierung sehr genossen und Kuba als Insel der Glückseligkeit empfunden hatten, ein Affront. Wie können diese Rebellen, diese Revoluzzer, diese ungehobelten Aufrührer es wagen, US-Bürgern das Eigentum auf Kuba abzusprechen? Und so dauert es nicht lange, bis Amerikaner und gut situierte Kubaner die Insel verlassen. Doch damit nicht genug. Im Oktober 1960 verhängt die US-Regierung unter Präsident Eisenhower ein Handelsembargo gegen Kuba und beginnt damit, gegenrevolutionäre Exilkubaner militärisch auszubilden. Geplant ist eine Invasion auf Kuba mit dem Ziel, das Land von den Revolutionären zu befreien. Für die US-Regierung ist es keine Frage, dass die Kubaner über eine Unterstützung aus Amerika erfreut wären und sich ihrem Kampf gegen Fidel Castro und Che Guevara anschließen würden. Doch weit gefehlt. Als die Invasion, nun schon unter der Regierung John F. Kennedys, am 17. April 1961 in der Bahia de Cochinos, der Schweinebucht, landet, stößt sie auf den erbitterten Widerstand der kubanischen Bevölkerung. Nach wie vor werden die Revolutionäre als große Befreier von der Batista-Diktatur verehrt und haben große Teile der Bevölkerung hinter sich. Nach nur zwei Tagen müssen sich die Invasoren geschlagen geben. Über 1000 Exilkubaner werden gefangen genommen und US-Präsident Kennedy erlebt einen der schwärzesten Tage seiner Amtszeit. Kurze Zeit darauf, am 1. Mai 1961, erklärt Fidel Castro, der von seinen Anhängern El Jefe Máximo oder auch El Máximo Líder, also der große Chef bzw. der große Führer genannt wird, Kuba zu einem sozialistischen Staat. Damit ist der Bruch mit den USA endgültig besiegelt. Sehr zur Freude der Sowjetunion, die nun darauf hofft, in Kuba einen Verbündeten zu haben, dessen strategisch günstige Lage im Nordatlantik vor den Toren Floridas Einfluss auf die Mächteverteilung im Kalten Krieg haben könnte. Doch zunächst schließt sich Kuba nicht offiziell der Sowjetunion an, sondern beharrt darauf, ein nicht paktgebundener Staat zu sein. Aber ganz ohne die Unterstützung einer Großmacht geht es in jenen Tagen auch nicht. Und so tritt Fidel Castro schließlich doch noch mit der Sowjetunion in Kontakt. Sein Ziel ist es, intensive Wirtschaftsverbindungen aufzubauen und Waffenlieferungen nach Kuba sicherzustellen. Im Herbst 1962 kommt es dann zur legendären Kuba-Krise, nach deren friedlicher Beendigung Kubas Verhältnis zur Sowjetunion extrem angespannt ist. Denn so, wie sich die Sowjets während der Krise verhalten haben, steht für Fidel Castro und Che Guevara eindeutig fest, die Sowjetunion sieht Kuba als Satellitenstaat und erkennt die Eigenständigkeit der Karibikinsel in keiner Weise an. Doch Castros Groll hält nicht allzu lange vor. 1964 unterbreiten die Sowjets den Plan, dass die Kubaner großflächige Zuckerrohrmonokulturen anbauen sollen, um den daraus gewonnenen Zucker mit einer Abnahmegarantie und Zahlungen, die weit über dem Weltmarktniveau liegen, an die Sowjetunion zu verkaufen. So eine lukrative Einnahmequelle will er sich nicht entgehen lassen. Aber eine Abhängigkeit von der Sowjetunion soll dadurch nicht entstehen. Deshalb ist schnell klar, Kuba braucht kleine Staaten als Verbündete, wenn die Insel weltweit an Bedeutung gewinnen soll. Und so machen sich Fidel Castro und Che Guevara auf, andere Länder zu bereisen. Vor allem Che Guevara, dessen Verhältnis zu Fidel Castro in jenen Tagen schon recht angespannt gewesen sein soll, bereist unermüdlich Afrika und Asien, in der Hoffnung, unter den Regierungschefs Brüder im Geiste zu finden. Auf Kuba taucht zur gleichen Zeit ein Abschiedsbrief auf, in dem Che Guevara auf alle Staatsämter und die kubanische Staatsangehörigkeit verzichtet, um sich voll und ganz dem Kampf gegen den Imperialismus widmen zu können. Castro selbst verließ dieses Schreiben öffentlich. Bis heute gibt es erhebliche Zweifel daran, dass Guevara diesen Brief wirklich geschrieben hat. Jedenfalls spielt er ab diesem Zeitpunkt in der kubanischen Regierung keine Rolle mehr und wird auch nie wieder nach Kuba zurückkehren. Nach dem Sturz Nikita Chruschtschows 1964 wollen die Sowjets auch Castro loswerden. Dieser selbstbewusste und unbeugsame Kubaner muss weg. Aníbal Escalante soll Ende 1967 dafür sorgen, dass Castro seiner Ämter enthoben wird. Doch da haben die Sowjets die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Auf einer Kundgebung spielt Castro Abhörbänder vor, die den Putschversuch eindeutig nachweisen und Escalante des Hochverrats überführen. Er wird verhaftet und im Januar 1968 hingerichtet. In den folgenden Jahren hält Castro eisern an seiner Politik der Internationalisierung fest. So unterstützt er unter anderem die nicaraguanischen Sandinisten in ihrem Kampf gegen die USA und die marxistische Volksbewegung zur Befreiung Angolas und Mosambiks. Das Verhältnis zur Sowjetunion stellt über Jahrzehnte hinweg eine Zweckehe dar, auf deren Bestehen angesprochen Castro zuweilen recht ungehalten reagiert. Denn nach wie vor steht die politische Unabhängigkeit von beiden Supermächten des Kalten Krieges auf seiner Prioritätenliste an erster Stelle. Auch wenn das de facto nicht der Fall ist. Durch die großzügigen Zahlungen, die Kuba jährlich für den gelieferten Zucker von der Sowjetunion erhält, wird die Unterstützung der Befreiungskämpfe anderer Länder erst ermöglicht. Und auch die Innenpolitik profitiert von diesen Geldern. Bildung und Gesundheit werden massiv gefördert. Schon nach wenigen Jahren sinkt die Analphabetenquote auf Kuba unter 5%. Und Arztbesuche sowie Krankenhausaufenthalte sind so günstig, dass sie für jeden Kubaner bezahlbar sind. Aber was nach paradiesischen Zuständen klingt, hat auch eine Kehrseite. Die Einführung der Zuckermonokultur hat die Landwirtschaft zerstört, den Boden ausgelaugt. Das einzige Wunder, das Castro in 30 Jahren vollbracht hat, werden Kritiker immer wieder zitiert, ist, dass auf Kuba der Zucker knapp geworden ist. Und damit haben sie nicht Unrecht. Die Kubaner erhalten Zucker nur auf Lebensmittelkarten, 100 Grammweise, solange der Vorrat reicht. Die Bevölkerung verarmt zusehends. Vor den Lebensmittelgeschäften bilden sich lange Schlangen. Doch was dann folgt, hätte sich der charismatische Castro, der über Jahrzehnte hinweg ausschließlich im grünen Militär drillig und häufig lässig mit einer dicken Cohiba im Mundwinkel in die Öffentlichkeit getreten war, in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Der Zusammenbruch des Ostblocks. 1989 führt Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow bei seinem Staatsbesuch auf Kuba Castro die Realität unverblümt vor Augen. Die finanzielle Unterstützung der Sowjetunion wird eingestellt. Maximal 5 Jahre sollen Kuba bleiben, um sich auf eigene Füße zu stellen. Für El Maximo Líder ein Schlag ins Gesicht. Doch damit nicht genug. Völlig unerwartet kehren über 100.000 kubanische Söldner aus Afrika zurück. Sie werden dort nicht mehr gebraucht, um den Sozialismus zu verteidigen. Aber auf Kuba braucht sie eigentlich auch keiner. Und so belasten plötzlich 100.000 zusätzliche Arbeitslose das Land. Um Kuba vor einem wirtschaftlichen Kollaps zu bewahren, hat Castro nur eine Möglichkeit. Er muss das Land für den Tourismus öffnen. Schnell wird die Karibikinsel zu einem wahren Besuchermagneten, vor allem weil die Kriminalitätsrate der Dominikanischen Republik vielen Urlaubern Angst macht und diese froh sind, auf Kuba ausweichen zu können. Und so entwickelt sich Kuba wieder zu dem Land, das es unter Batista war. Ein Sündenpfuhl mit Bordellen, Alkoholexzessen und einem florierenden Casinobetrieb. Der Dollarbesitz wird legalisiert und die US-amerikanische Währung wird schnell zur Schattenwährung auf Kuba. Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft. Die einen, die Möglichkeit haben, über Touristen an Dollars zu kommen, und die anderen, die in völliger Armut leben müssen. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis der einstmals verhasste Staatsfeind Nummer 1, die USA, das Land der Träume vieler Kubaner wird. Große Flüchtlingsströme versuchen, über den Nordatlantik nach Florida zu gelangen, und Straßenproteste werden laut. Nun erkennt auch Castro, dass er etwas ändern muss. Er sucht Unternehmen, die auf Kuba ansässig werden und Arbeitsplätze schaffen. Selbstverständlich aus dem kapitalistischen Ausland, denn die kommunistischen Bastionen sind längst geschleift. Und er erlaubt den Kubanern das Arbeiten auf eigene Rechnung. Doch damit lässt sich das Ruder nicht mehr herumreißen. Die wirtschaftliche Situation auf Kuba ist und bleibt desolat. Und Castro ist und bleibt der Regierungschef. Auch wenn in den letzten Jahren immer wieder Meldungen von schweren Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten und der vorübergehenden Übergabe der Staatsgeschäfte an seinen Bruder Raúl die Runde machten, auch mit über 80 Jahren präsentiert sich Fidel Castro immer wieder als Stehaufmännchen. Wir Revolutionäre, proklamiert er bei jeder Gelegenheit, gehen nie in Pension. Und Socialismo o muerte, Sozialismus oder Tod.